просто у меня, я уже много его, моих шоферов знает, ну просто в какую сторону, они раньше кто на Испанию, тем ладно, и там я и Леху попрошу там, на португальском, он так же разговаривает. Schon mal Pell, Mr. Malde. Ich gehob da Bell und ein Gift, der Krawall, ne. Karrieren am BF und DFE, sag verbogadig und ich boh, bin's erschrieben in die Öben gebogen. Nutz her die ob der Tag, hast'n Swat-Arbeiter. Mir verkliegen, slap bist du bruchst'n Blitz auf Leider. Rotgekehr-Style, Düne, Bremen, Nordost-Greens. Tiggy Beats, Reggae, du, der Kane-Shop-Beats. Turn up und da, Brut oder Kaff. Ports, Blitz, Donnerslacht, da bist du baff. Afrin, Mors, Klein, pfoff dich for the win. Und Ali. Der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty. Ich weet, wo nehm du wohnst, du bist ein Ein- und Tigger. Check the Bosses, ich sauf für die Nö, Digga. Bitte, B und fertig an, nimmst du Hus. Bin 100 Dusen, was und bin noch lang nie ohne Pus. Burn the skirt, ich go, dirt. Wack MCs klatschen doch nicht, hör. Ich doa lang, als der Geld schon snack. Mein Wing, Leute, erstmal rede wie die Sack. Turn up und all, Brut oder Kaff. Potz, Blitz, Donnerslach, doch bist du baff. Abrieden, Mors, Klein, hoffentlich for the win. Ohne Analyse. Der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty. Früh abends essen will, ja. Wenn du sabbelst, holpelte die Nullblock. MDMA, aka, tor, tüta, tor. Die Dählen ticken, wie mir löbt. Du bist es nicht. Jeden Tag ein Emmas mögen. Ich bin rich. Du musst sieben Bonches hören. Hier Hessen, Pfandbuddel und nu, ruht mein Hus, Bro. Du kriegst gar nix, Bagen, essen, schlechte Husfrau. Turn up und dort, Brut oder Kaff. Boss blitzt und das Nachtor, bist du baff. Der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty, der Shanty,